Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Januar 2011 von Superintendentin Annette Moore-Nelson. Es liest Christian Bein. Jahreslosung 2011. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer Kapitel 12, Vers 21. Widerstand leisten, wo das Böse Überhand nehmen will, den Dingen dieser Welt nicht einfach ihren Lauf lassen. Das Wort des Apostels Paulus, das uns durch dieses Jahr begleiten will, ist ein starker ethischer Appell, Zuspruch und Anspruch zugleich. Wenn wir das Gute, das wir tun können, auch wirklich tun, setzen wir damit Zeichen der Hoffnung. Wir können Veränderungen zum Guten bewirken, auch wenn sie noch so klein sind. Widersprechen wir damit dem weit verbreiteten Gedanken, dass man doch nichts tun könne, und widersetzen wir uns dem Rückzug ins Private. Dieser Appell muss uns nicht erschrecken, sondern kann unseren Blick auf viel Gutes richten, das mitten unter uns geschieht. Die runden Tische gegen Kinderarmut, die Geschenkeaktion für Bedürftige zur Weihnachtszeit, die Freiplätze für Freizeiten für Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien, die Unterstützung pflegender Angehöriger, die Besuchsdienste für Kranke und Alleinlebende zu Hause und in den Altenheimen und Krankenhäusern, die Begleitung von Menschen in Krisensituationen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Dies alles sind Hoffnungszeichen in unserer Welt. Mit jeder Tat und jeder Minute gespendeter Zeit und Zuwendung wird ein Licht angezündet. Damit wird Böses überwunden, denn das Wesen des Bösen ist die Dunkelheit. Wer tapfer Lichter anzündet gegen die Dunkelheit, der raubt der Dunkelheit ihre Macht. So wird das Böse zurückgedrängt und Hoffnung macht sich breit. Mein Dank gilt all denen, die ihre Zeit und Kraft einbringen, um solche unverzichtbaren Zeichen der Hoffnung zu setzen. Das Tun des Guten ist ein Prozess, der immer in Gang bleiben muss. Er fordert viel Energie. Es kommt darauf an, nicht nachzulassen. Unablässig Gutes zu tun und damit den Kampf gegen das Böse zu führen, bringt uns auch an unsere Grenzen. Wir spüren Erschöpfung und finden manchmal, es ist sinnlos, was wir tun. Dann ist es gut, sich an die Quelle zu begeben. Wir sind getauft. Und in der Taufe wurden wir in die Kraft des Heiligen Geistes versenkt. Diese Kraft überwindet das Böse und macht uns stark zum Guten. Die Taufkerze nimmt die Bedeutung des Lichts wieder auf. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Also, weil wir getauft sind, können wir das Böse mit Gutem überwinden, ohne uns damit zu überfordern. Als getaufte Christenmenschen tragen wir natürlicherweise Licht in diese Welt. Wir sind Hoffnungsträger für das Leben und Protestleute gegen den Tod. Welch befreiende und mutmachende Botschaft für dieses vor uns liegende Jahr. Das Jahr 2011 wird in unserer Landeskirche als Jahr der Taufe begangen. Auch im Kirchenkreis Unna werden Sie davon etwas mitbekommen. Schon jetzt freuen wir uns auf ein Großereignis in Unna. Unter dem Motto Voller Leidenschaft feiert die Evangelische Kirche von Westfalen am 18. Juni eine Art Kirchentag in der Unnaer Innenstadt. Anlass ist das 400. Jubiläum der ersten Reformierten und der ersten lutherischen Synoden der Grafschaft Mark, die 1611-12 in Unna stattfanden. Sie dürfen gespannt sein. Ich wünsche Ihnen ein gelingendes, frohes und helles Jahr 2011 mit viel Gutem, vielen hoffnungsvollen Aufbrüchen und vielen tröstenden und stärkenden Erfahrungen. Herzlich, Ihre Annette Moore-Nelson, Superintendentin. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Januar 2011. Text: Superintendentin Annette Moore-Nelson, Sprecher: Christian Bein, Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell, vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben.